WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien, schönen guten Abend und mit einem Rollenspiel in Hörspielform. Dieses Rollenspiel gibt den Mitmacherinnen und Mitmachern die Möglichkeit, mal jemand ganz anderes zu sein. Ein Rockstar oder eine Multimillionärin oder ein Weltumsegler. Klingt erstmal toll, aber alle Spieler müssen dafür ihre Identität ablegen und sich komplett auf dieses Spiel einlassen. Und aussteigen können sie auch nicht einfach so. Ingame. Hörspiel von Klaus Fehling. Regie Jörg Schlüter. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserer Einführungsveranstaltung. Sie haben alle einen Block und einen Kugelschreiber von uns bekommen. Das ist gut. Bei allem, was Sie heute hier hören werden, dürfen Sie eines nicht vergessen. Solange Sie in-game sind, spielen Sie ein Spiel. Gemeinsam mit Ihren Mitspielern. Es ist eine Verabredung von Spielregeln. Aber diese Regeln haben außerhalb des Spiels keine Bedeutung. Ich packe meinen Koffer. Was nehme ich mit? Ich könnte meinen Koffer packen, als wäre ich nicht ich, sondern ein anderer. Ich packe meinen Koffer als der andere und nehme meinen Ausweis mit. Und ein paar Dinge für den Alltag. Auch ein Foto, das meine mögliche Familie zeigt. Und ein paar Sachen, die ich gerne esse. Guten Tag, Ausweise. Scheiße, ausgerechnet jetzt. Nee, ich hab's eilig, Mann. Das Seminar fängt in 10 Minuten an. Ich bin jetzt schon zu spät. Und wenn die mich jetzt kriegen, kostet das 60 Euro. Was soll ich die denn hernehmen? Scheiße. Wer den Koffer findet, wird sich ein Bild machen können von mir. Von dem anderen. Ob dieses Bild stimmt, ist unerheblich. Spielt keine Rolle. Die Arschlöcher passen das aber auch genau ab. Die Türen sind zu und bis zur nächsten Station, wo ich aussteigen könnte, dauert es noch ewig. Scheiße. Wenn meine Alten rauskriegen, dass ich schon wieder beim Schwarzfahren erwischt wurde, reißen die mir den Kopf ab. Ausweis habe ich auch nicht mit. Naja, besser so. Zuerst habe ich eine Brieftasche verloren. Mit Familienfotos drin. Irgendwelche Leute. Fotos vom Flohmarkt. Auch eine Kinokarte habe ich reingetan. Für einen alten japanischen Film. Im Programmkino. Und Kontoauszüge. Und ein Rezept vom Hautarzt. Alles ausgestellt auf denselben erfundenen Namen. Eigentlich hätte ich gerne noch ein paar passende Einkaufszettel dazu gelegt. Zeitschriften vielleicht. Fachzeitschriften und Bier und vielleicht noch einen von der Apotheke, aber das kam mir dann doch zu viel vor. Das bin ich. 0815 Bart. Und die Klamotten so unauffällig wie möglich. Ich bin vorbereitet und habe mich angepasst. Und einen Mantel mit großen Taschen. Am liebsten bin ich ein Gesicht von vielen. Das Versteck nur verlassen, wenn es sich gar nicht mehr vermeiden lässt. Ich sag denen einfach nicht, wer ich bin. Die können das ja sowieso nicht nachprüfen. Ich sag denen, dass ich Julia Hermanns heiße. Die blöde Kuh hat genug Kohle. Sollen die das bezahlen? Da tut das nicht weh. Ich sag denen, ich bin erst 15. Da muss man den Ausweis noch nicht dabei haben. Ich heiße Julia Hermanns, bin 15 Jahre alt und wohne in der Landsberger Straße. Das sage ich denen. Welche Nummer? 32. Egal. Wird schon klappen. Hermanns, Julia, 15 Jahre alt, Landsberger Straße 32. Genau. Ich habe mein Schülerticket nicht dabei, sag ich. Kann Julia ja danach zeigen. Wenn sie eins hat. Wird dann nicht so teuer für die. Und die hat ja eh genug Kohle. Der Brieftaschenbesitzer war aus meiner Sicht von heute eher eine Skizze. Eine Puppe aus grob geschnitzten Gliedern. Es passte halt irgendwie zusammen. Es war ein Proof of Concept. Sehr spannend aber. Also wie heiße ich? Julia Hermanns. Scheiße. Wegen dem blöden Konto komme ich zu spät. Seitdem übe ich mich in irreführendem Verhalten und stelle mich oft ins Blickfeld der Kameras. In Kaufhäusern, Tiefgaragen. In der Bank auf Plätzen und Kreuzungen vor der Post, der Moschee und am Gartentor meiner Nachbarn. Ich kenne die alle. Ich habe eine Karte, einen Plan, auf dem die alle verzeichnet sind. Im Kopf habe ich das auch. Auf meinem Weg durch die Stadt achte ich immer auf die richtige Reihenfolge der Kameras. Aber wenn einer kommt und mich erkennt, greife ich blitzschnell in die Tasche. Und er hat ein Loch in der Stirn. Noch bevor er meinen richtigen Namen in sein Funkgerät sprechen kann, lebendig kriegen die mich nicht. Der Einzelne ist nichts und wo gehobelt wird, wir sind die Vorhut. Und ich gehöre dazu, zu denen, die hobeln, nicht zu den Spänen. Mit Sesselfurzern kommen wir nicht weiter, wir dürfen uns nicht aufhalten lassen, die Sache ist alles, ich selbst bin. Guten Tag, die Fahrausweise bitte. Junge Frau, darf ich bitte auch Ihren Fahrausweis sehen? Ich suche ihn gerade. Moment. Ich habe ein Schülerticket, aber ich glaube, ich habe es zu Hause vergessen. Endlich. Ich bin unterwegs, mit zwei Knarren in den Manteltaschen. Werde nicht zögern, sie zu benutzen, weiß, wo man hinzielen muss. Direkt auf die Stirn, nicht auf die Beine. Nur wenn sie tot sind, sind sie keine Gefahr mehr. Es geht nicht um mich. Mein eigenes Ich spielt keine Rolle. Es geht um die Sache. Das ist etwas Übergeordnetes. Etwas Großes kündigt sich an. Das drückt ja auch was aus. Ob man zuerst dabei gefilmt wird, wie man den Leipziger Platz überquert und dann beim Geldautomaten eine Summe X abhebt, oder ob man erst eine Summe Y und dann einen anderen Weg durch die Stadt. Das alles erzählt ja was. Hermanns. Mit einem R und zwei N. Vorname Julia. Landsberger Straße 32. Postleitzahl? Weiß ich nicht. Wir wundern noch nicht so lange. Können Sie das nicht nachschauen? Sie haben doch sicher Internet. Kann ich jetzt gehen? Ich bin sowieso schon zu spät. Wie ich sehe, sind einige Plätze noch frei. Vielleicht steht der eine oder andere noch im Stau. Ich werde trotzdem jetzt schon mal anfangen. Ich habe mehrere Karten verschiedener Rabattsysteme in unterschiedlichen Brieftaschen. Ich kenne mich aus. Mir ist alles vertraut. Auch die Wege der anderen. Man kann ja nie wissen. Besser aber, wenn es einer von denen ist, der drauf geht. Hat ihn ja niemand gezwungen, auf deren Seite zu stehen. Er steht eben auf der falschen Seite. Und mit denen wird nicht diskutiert. Diskutiert haben wir genug. Alles nur Worte, kluges Zeug. Nichts wird sich ändern ohne Taten. Bevor ich Ihnen jetzt die Regeln im Einzelnen erkläre, weise ich Sie darauf hin. Noch können Sie aussteigen. Sie können jetzt in Ruhe Ihren Kaffee austrinken und dann aus der Tür gehen, ohne etwas riskiert zu haben. Dann sind Sie raus. Dann bleiben Sie der Mensch, der Sie jetzt sind. In dem Moment, wo Sie das Hotel verlassen haben, sind Sie raus. Wir werden alle Daten, die wir über Sie gespeichert haben, löschen und nach diesem schönen Wochenende niemals ungefragt Kontakt zu Ihnen aufnehmen. Aber dann werden Sie auch nichts gewonnen haben. Ich zitiere den berühmten Kommunikationsphilosophen Serge Delaville. Der sagte zu Recht, jedes Wagnis ist ein Gewinn. Bisher haben Sie noch nichts gewagt. Diejenigen, die bleiben, werden die kommenden 4 Wochen so schnell nicht vergessen. Haben Sie sich das gut überlegt? Schließen Sie dann bitte die Tür. Ach, da kommt noch jemand. Da hinten ist noch Platz, junge Frau. Entschuldigung, die Bahn. Nehmen Sie sich hier bitte einen Block und einen Kugelschreiber. Der Der Einzelne muss zurückstecken. Ich selbst spiele als Einzelner keine Rolle. Das Spiel kann nicht abgebrochen werden. Ein Aussteigen ist nicht möglich. Nur diejenigen, die am Ende am Treffpunkt erscheinen und nachweisen können, dass sie alle von uns gestellten Aufgaben richtig erfüllt haben, erhalten ihren Spieleinsatz zurück. Die ausgeschriebene Gewinnsumme, die der oder diejenige mit der höchsten Punktzahl erhält, wird um die Einsätze derer erhöht, die aufgegeben haben oder aus anderen Gründen nicht zum Ziel kommen. Überlegen Sie mal, was dabei für eine Summe herauskommen kann. Ich habe Erfahrungen mit der Herstellung solcher Dinge. Ausweise, Mitgliedskarten, solche Sachen. Man braucht dafür spezielle Materialien. Aber ich weiß, wo ich die bekommen kann. Man kennt sich, man hilft sich, man stellt keine Fragen. Und Politik interessiert mich auch nicht. Davon verstehe ich zu wenig. Meine Kooperation mit denen ist rein technischer Natur. Nochmal. Wenn es einmal angefangen hat, können Sie nicht aus dem Spiel aussteigen. Wenn Sie sich entscheiden sollten, aufzugeben, ist das ganz allein Ihre Sache. Für Ihre Mitspieler werden Sie weiterhin in-game sein und damit Teil des Spiels bleiben. Und du? Was machst du so, wenn du nicht gerade Salsa tanzt? Arbeiten. Was arbeitest du? Ich bin viel auf Reisen. Wohin? Überall. Was machst du dann da überall? Wissenschaft. Ich bin Wissenschaftler. Oh, spannend. Das kann auch ganz schön langweilig sein, wenn ich da mit meinem Team in im ewigen Eis oder so bin. Dann mit deinem Team? Ja, ich habe meistens so 15, 20 Leute unter mir. Alles Spezialisten. Mein Gott, was hast du denn studiert? Je weniger man vom anderen weiß, desto besser. So ist das in diesen Kreisen. Jeder weiß genau, was er zu tun hat für die Gruppe. Ich spiele meine Rolle im Auftrag der Gruppe. Ich bin ein Teil der Gruppe. Die Gruppe ist alles. Als Einzelner bin ich nichts. Ich gehöre dazu als Hand, nicht als Gesicht. Ich gehöre zu denen, die hobeln. Ich gehöre nicht zu den Spänen. Nichts wird sich ändern ohne Taten. Ich selbst könnte sein ein Geheimagent oder ein Wissenschaftler, ein Popstar inkognito, ein gesuchter Verbrecher, jemand mit einem Auftrag. Vielleicht das im Ausland oder seiner Sondereinheit. Möglicherweise aber auch noch geheimnisvoller. Ein Killer. Und einer von denen ist die Zielperson. Oder ich bin es. Und ich müsste mich verstecken, damit sie mich nicht kriegen. Aber ich bin ich. Und das ist jemand ganz anderes. Der eine oder andere hier im Raum wird eine Vorstellung von Live-Action-Role-Playing-Games haben oder vielleicht sogar schon einmal als Rollenspieler bei einer Convention dabei gewesen sein. Sie können das nicht mit unserem Spiel vergleichen. Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen unserem Spiel und den herkömmlichen Live-Action-Role-Playing-Games. Sie fragen sich jetzt, was mag das für ein Unterschied sein? Ich werde es Ihnen sagen. Die Teilnehmer eines herkömmlichen Live-Rollenspiels versuchen, die Situation, das Setting, die Spielverabredung, die Illusion so realitätsnah wie möglich zu gestalten. Unser Spiel ist nicht realitätsnah. Als Mitspieler werden Sie nichts erleben, was realitätsnah sein wird. Alles, was Sie erleben werden, wenn Sie in den kommenden 4 Wochen in-game, also Teil des Spiels sind, wird nicht realitätsnah sein. Es wird für Sie die Realität sein. Hi, was geht, Alter? Was soll denn das darstellen? Indianer? Das passt ja wohl überhaupt nicht. Wieso? Das ist ein Kostümball. Und das hier ist ja wohl ein Kostüm, oder nicht? Außerdem geht es schließlich um die inneren Werte, mein Freund. Dir geht es doch wieder nur ums Ficken. Das Leben ist kurz. Und Häuptling große Feder ist immer auf der Pirsch. In dem Aufzug willst du Frauen beeindrucken? Das will ich sehen. Warte ab, lass sie erstmal kommen. Bisher sind ja nur fast nur Typen da. Kaum spaltbares Material. Nicht, dass das hier wieder so ein lahmes Event wird wie die letzte Ü30-Party. Na okay, ich fand es ganz nett. Der DJ hat geile Musik gespielt. Der legt übrigens auch heute wieder auf. Die kommen doch nicht wegen der Musik. Guck mal, was da gerade zur Tür reinkommt. Ah, ein schmuckliges Kätzchen. Schon klar, nicht wegen der Musik. Aber es ist und es bleibt ein Spiel. Sie befinden sich innerhalb eines Spiels. Und als ich werde ich in den nächsten Zug steigen und nichts davon haben, dass das niemand neugierig beobachten wird. Ich salutiere den gelehrten Herrn. Ihr habt mich weidlich schwitzen machen. Wie nennst du dich? Die Frage scheint mir klein für einen, der das Wort so sehr verachtet, der weit entfernt von allem Schein nur in der Wesentiefe trachtet. Bei euch, ihr Herren, kann man das Wesen gewöhnlich aus dem Namen lesen, wo es sich allzu deutlich weist, wenn man euch Fliegengott, Verderber, Lügner heißt. Nun gut, wer bist du denn? Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Du bist nicht Zivi im Altersheim. Du bist Mephisto. Kannst du dir das vielleicht mal eine Sekunde vor Augen halten? Und du stehst auf einer Theaterbühne und nicht bei deiner Oma unterm Weihnachtsbaum. So, und jetzt gib dir mal ein bisschen Mühe. Versuch mal, Mephisto zu sein. Nochmal ab. Die Frage scheint mir. Wie nennst du dich? Mephisto. Ich halt das nicht aus. Sag mal, wie kommt so ein Rohrkrepierer wie du darauf ausgerechnet, Schauspieler werden zu wollen? Willst du nicht lieber einen Beruf lernen, den er liegt? Wie wär's mit Elektriker? So wie du auf deiner langen Leitung stehst? Na, was ist denn jetzt? Geht das bald mal weiter? Die Frage scheint mir klein. Für einen, der das Wort so sehr verachtet. Der weit entfernt von allem Schein nur in der Wesentiefe trachtet. Na, siehst du. Na, geht doch. Das ist wenigstens eine Bewegung zu erkennen. Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung kurz, das Böse nennt, mein eigentliches Element. Gut. Wir machen eine Pause. In einer halben Stunde geht's weiter. Ich bin ich. Ich. Ich bin ich. Ich selbst spiele als Einzelner keine Rolle. Ich selbst spiele als Einzelner keine Rolle. Ich bin Julia Hermanns, Landsbergstraße. Ich bin gern allein. Ich bin Julia Hermanns, Landsbergstraße. Ich bin gern allein. Ich selbst spiele als Einzelner keine Rolle. Ich bin gern allein. Das ist nicht mein Koffer. Das kann auch manchmal ein General sein. Das ist nicht mein Koffer. Das kann auch manchmal ein General sein. Das ist. Das kann doch manchmal ganz schön langweilig sein. Ich weiß nie, was in so einem herrenlosen Koffer drin ist. Das kann auch manchmal ganz schön langweilig sein. Vielleicht Geld oder wichtige Papiere oder sowas. Das kann auch manchmal ganz schön langweilig sein. Ob sie wohl morgen mit einem Kater aufwachen wird? Das kann auch manchmal ganz schön langweilig sein. Der anfangs alles war. Ein Teil der Finsternis, die sich das Licht gebar, das stolze Licht, das nun der Mutter Nacht den alten Drang den Raum erstreitet. Ich bin ein Teil des Teils. Der anfangs alles war, ein Teil der Finsternis, die sich das Licht gebar. Stolze Licht, das nun der Mutter Nacht den alten Rang, den Raum ihr streitig macht. Hey, hallo. Sie haben Ihren Koffer vergessen. Hallo. Oh. Danke sehr. Na, da haben Sie aber noch mal Glück gehabt. Ja. Danke. So ein Glück. Erzähl doch mal. Was? Von deiner Arbeit. Ach, da gibt's nichts zu erzählen. Also ich stell mir das aufregend vor. Das ewige Eis. Ich dachte... Das Eis zwischen uns wäre gerade geschmolzen. Ich will aber, dass du mir von dir erzählst. Von deiner Wissenschaft. Von Abenteuern. Jetzt vergiss doch mal diese blöde Wissenschaft. So ein schöner Abend. Da muss man doch nicht über die Arbeit reden. Was für eine Art Wissenschaftler bist du denn? Ja, irgendein Wissenschaftler halt. Polarforscher oder sowas. Ja, jetzt komm schon. Wollen wir den Abend mit Reden verbringen? Es gibt eine Spielleitung, die rund um die Uhr im Einsatz ist. Wir werden in unregelmäßigen Abständen Kontakt zu Ihnen aufnehmen. Auf diese Weise erhalten Sie auch Ihre weiteren Aufgaben. Die Grundausstattung, die Sie gleich von uns ausgehändigt bekommen werden, enthält ein paar Dinge, die Ihnen bei der Lösung dieser Aufgaben hilfreich sein können. Sie selbst können, solange Sie in-game sind, von sich aus keinen Kontakt zu uns aufnehmen. Mit Ihrer Grundausstattung erhalten Sie auch ein Dossier über Ihre erste Zielperson. Es umfasst, neben den Personendaten, auch Hinweise auf Gewohnheiten und Besonderheiten der Zielperson. Ja, junge Frau? Kann ich was fragen? Das ist aber doch nur ein Spiel, oder? Es ist nur ein Spiel. Eine Verabredung von Spielern. Aber für die, die mitspielen, ist es, solange sie in-game sind, die Realität. Das hast du doch gesagt. Du hast doch gesagt, dass du Wissenschaftler bist. Und wenn nicht? Wenn ich Buchhändler oder Kfz-Mechatroniker wäre, wie wäre dann unser Abend verlaufen? Anders? Jeder von Ihnen ist Jäger. Aber jeder von Ihnen kann auch der Gejagte sein. Je länger das Spiel dauert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch Sie selbst zur Zielperson werden. Wenn es echte Regeln gäbe in diesem Spiel, könnte die wichtigste lauten: Achten Sie darauf, jemand anderes zu sein in diesem Spiel. Alles, was Sie in-game als derjenige, als der Sie jetzt hier sitzen, tun, erhöht die Gefahr, von Ihrem Jäger gefunden zu werden. Solange Sie in-game sind, sollten Sie versuchen, jemand anderes zu sein. Je weniger man vom anderen weiß, desto besser. Je weniger man vom anderen weiß, desto besser. Je weniger man vom anderen weiß. Ich bin Julia Hermanns, Landsbergstraße. Ich bin Julia Hermanns, Landsbergstraße. Ich bin gern allein. Ich bin Julia Hermanns, Landsbergstraße. Ich bin gern allein. Wissenschaft. Ich bin Wissenschaftler. Ob dieses Bild stimmt, ist unerheblich. Ich bin gern allein. Ob dieses Bild stimmt, ist unerheblich. Man kann nie wissen, ob nicht jemand eine Bombe im Gepäck hat. Körper strömt. Die Körper macht es schön. Ein Körper hemmt auf seinen Gang. Ich bin Wissenschaftler. Man kann nie wissen, ob nicht jemand eine Bombe im Gepäck hat. Und mit den Körpern wird es zugrunde gehen. Und doch gelingt ihm nicht, da es so vieles strebt, verhaftet an den Körpern, klebt von Körpern und strömt, die Körper macht es schön. Ein Körper hemmt auf seinem Gange, so hoffe ich, dauert es nicht lange und mit den Körpern wird es zugrunde gehen. Da hinten hat noch jemand eine Frage. Sie habe ich doch eben noch auf der Bühne gesehen. Ja? Ich möchte Sie gerne etwas fragen. Fragen Sie, wie machen Sie das? Sie müssen ja für so eine Rolle eine ganze Menge Texte auswendig lernen, also ich könnte das ja nicht. Wie Sie das machen, bleibt Ihnen absolut selbst überlassen. Sie können sich verkleiden, sich einen Bart ankleben oder sich die Haare färben. Sie können sich aber auch etwas Originelleres und Effektiveres einfallen lassen. Ja, ich selbst habe es am Anfang auch nicht glauben wollen. Noch vor 6 Monaten war ich ein anderer Mensch. Ich war unzufrieden, unsportlich, hatte einen Bauch und keinen Erfolg bei den Frauen. Dann hat mich ein Freund auf den iAction Compact aufmerksam gemacht und mir gesagt, dass ich das Gerät 2 Wochen lang kostenlos zu Hause ausprobieren kann. Naja, zuerst war ich skeptisch. Dann dachte ich mir, hey, warum nicht? Wenn es mir nicht gefällt, kann ich es ja einfach zurückschicken. Ich habe also die kostenlose Bestellhotline von Shopping 24/7 angerufen und mir so einen iAction Compact bestellt. Bereits 2 Tage später kam das Paket. Das Gerät ließ sich in wenigen Minuten ganz einfach zusammenbauen und ich konnte sofort mit dem Training beginnen. Seitdem benutze ich den iAction Compact jeden Tag eine Viertelstunde und was soll ich Ihnen sagen? Sie sehen es ja selbst. Mein Leben hat sich grundlegend verändert. In 4 Wochen werde ich heiraten. Guten Tag, ich mache eine Befragung zum Thema drogenabhängige Jugendliche. Ich mache das, weil ich selber auch mal drogenabhängig war. Vor 3 Jahren habe ich eine Therapie gemacht, erfolgreich. Und ich bin stolz darauf. Jetzt will ich etwas Sinnvolles mit meinem Leben anfangen und möchte eine Ausbildung zum Altenpfleger machen. Aber es ist sehr schwer, eine Lehrstelle in diesem Bereich zu finden. Ich kaufe nichts. Vielleicht hat meine persönliche Geschichte auch Ihnen Mut gemacht. Bestellen Sie noch heute den iAction Compact unverbindlich für 14 Tage zum Testen. Lassen Sie sich selbst etwas einfallen. Ihrer Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Es gibt viele Möglichkeiten. Seien Sie kreativ. Je perfekter Sie dabei sind, desto größer sind Ihre Aussichten, Ihr Ziel ohne Schwierigkeiten zu erreichen. dass ich den Zug auch abfahren, ohne einzusteigen. Oder steige wieder aus. Kurz bevor er wirklich losfährt. Im letzten Moment. Damit würde niemand rechnen. Ich würde mich verhalten, wie wenn ich ein anderer wäre. Ja, und wofür brauchen wir so ein Dossier? Ich meine, was sollen wir machen, wenn wir so eine Zielperson gefunden haben? Ich verstehe das noch nicht ganz. Das werden Sie erfahren, sobald Sie in-game sind. Aber wie ich schon sagte, die mögliche Gewinnsumme erhöht sich um die Spieleinsätze derer, die, aus welchem Grund auch immer, das Ziel nicht erreichen. Wissen Sie, wie schwer es ist, eine Lehrstelle als Altenpfleger zu bekommen? Und wissen Sie, wäre unser Abend anders verlaufen, wenn ich nicht Wissenschaftler wäre, sondern zum Beispiel einen 1-Euro-Job als... Wie schwer es ist, eine Lehrstelle... Wie macht man das? Friedhofsgärtner hätte. Wie kann man so viel Text auswendig lernen? Ein süßes Kätzchen oder eine wilde Tigerin? Ich will Geschichten erzählen, nichts weiter. Es ist aber doch alles nur ein Spiel, oder? Wie macht man das? Es ist aber doch alles nur ein Spiel. Warum probieren Sie es nicht einfach mal aus? Dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch, Ihnen viel Spaß zu wünschen. Und natürlich auch viel Glück. Das Abenteuer beginnt. Soll die scheiß Lesbe sich eben selber ficken? Komm, die wollt ihr halt nicht. Die steht nicht auf Männer. Ja, die steht nicht auf Typen wie dich. Ich glaub, die ist was Besseres. Scheiße. Das sieht nach Ärger aus. Will der sie vielleicht einfach ficken? Weitergehen. Jetzt nicht stehen bleiben. Wir können ihn ja mal fragen. Ey! Du. Etwas Großes kündigt sich an. Da drin sitzt eine Alte, die ist scharf auf dich. Nein, danke, kein Interesse. Bist du schwul? Nein. Impotent? Nein. Warum willst du ihn dann nicht ficken? Warum will er dann nicht? Ich hab's ein bisschen eilig. Halt, jetzt mal nicht so unhöflich, du impotente Schwuchtel. Wie redest du überhaupt mit uns? Nimm erstmal die Hände aus den Taschen. Weißt du nicht, was ich gehört? Hat deine Mutter dir das nicht beigebracht? Oder hatte deine Mutter keine Zeit für dich, weil sie den ganzen Tag arbeiten musste? Wo arbeitet denn deine Mutter? Im Puff, wo sonst? Kann ich jetzt weitergehen? Erst wenn du die Hände aus den Taschen nimmst. Hörst du schlecht, Schwuchtel? Der Homo hat Schwierigkeiten mit seinen Händen. Hilf ihm. Wenn die die Knarren sehen, ist das Ziel gefährdet. Der macht sich steif. Dann eben anders. Mach mal Blitz. Hey, was machen Sie da? Ich rufe die Polizei. Was war denn los? Die hätten Sie ja fast totgeschlagen. Nein, alles in Ordnung. Sie bluten. Ist nichts passiert. Ich rufe einen Krankenwagen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ist nichts passiert, alles in Ordnung. Ich muss meinen Zug erwischen. Komischer Typ. Lässt sich verprügeln und nimmt die Hände nicht aus den Manteltaschen. Nee, im Ernst. Ich mach da jetzt mit. Ja, voll geil, der Hammer. Ich bin voll gespannt. Naja, so ein Rollenspiel halt. Im Zug. Nein, diesmal hab ich ein Ticket. Die kontrollieren ja immer. Sehr geehrte Fahrgäste, besuchen Sie uns doch in unserem Bordbistro. In ungefähr 2 Stunden bin... Scheiße, wie geil ist das denn bitte? Hier ist gerade so ein Typ reingekommen mit voll dem Blut im Gesicht. Er hat so einen langen Mantel an, wie so ein Western-Typ, wie beide Hände in den Taschen, total... Noch könnte ich aussteigen. Die Geschichte, meine Geschichte, würde dann möglicherweise anders weitergehen. Oder die Geschichte von dem, der ich sein könnte. Du, ich muss auflegen, hier passiert gerade was ganz Merkwürdiges. Als Teil der Gruppe muss ich für die Gruppe handeln. Der Einzelne ist nichts, das Individuum zählt nicht. Den hat einer vergessen. Hast du mal reingeschaut? Vielleicht erfahren wir etwas über seinen Besitzer. Das ist Sache des Fundbüros. Lass uns den einfach ins Fundbüro bringen. Nee, komm schon, mach auf. Ist doch immer spannend, so ein Koffer. Vielleicht ist ja auch ein Haufen Geld drin. Oder eine Bombe. Ach, du immer mit deinen Bomben. Mach schon auf, los. Ich habe gerade im Funk gehört, dass sie ein ICE auf der Strecke angehalten haben. Riesen Polizeiaufgebot und sowas. Da hat wohl einer einen erschossen. Im Zug. Krass. Komm, wir bringen den Koffer einfach zum Fundbüro. Und dann sollen sich andere darum kümmern. Erschossen? Krass, warum? Der Tote hatte angeblich mehrere gefälschte Ausweise bei sich. Der Mörder war wohl ein Profi. Dem haben sie eine Mappe mit ganz vielen Informationen über das Opfer gefunden. Und vergessen Sie nicht, vor Spielende können Sie jetzt nicht mehr aussteigen. Selbst wenn Sie sich entscheiden sollten, aufzugeben, für Ihre Mitspieler werden Sie weiterhin in-game, also Teil des Spiels bleiben. In-game von Klaus Fehling. Die Rollen und ihre Darsteller. Spielleiterin Eva Spott. Reisender Andreas Grotgar. Mann mit Revolver Martin Bross. Mädchen Camilla Rentschke. Schauspieler Florian Seigerschmidt. Regisseur Volker Risch. In weiteren Rollen Vittorio Alfieri, Michaela Breit, Hussein Michael Cirpici, Omar El Saidi, Peter Harting, Michael C. Koch, Fabian Sattler, Markus Scheumann, Dustin Semmelrogge, Bruno Winzen und Thomas Wittmann. Technische Realisation Jürgen Klosemeier und Werner Jäger. Regieassistenz Oliver Metz. Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2009. Dramaturgie und Redaktion Götz Schmedes.